Salz ist eine Schüssel. So, nach einiger Zeit gelingt es auch mir wieder, eine neue Folge für Wir hören Stimmen aufzunehmen. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut, konnte mich lange nicht entscheiden, welchen Podcast ich euch vorstelle, habe mich aber für ein Kleinod entschieden, was verhältnismäßig neu ist, und zwar für das Heizdeckenradio. Wenn ihr jetzt denkt, mir ist irgendwie kalt und das Wetter ist grau und darum stehe ich gerade auf Heizdecken, dann habt ihr vielleicht irgendwie recht. Nein, nicht wirklich, ich habe keine Heizdecke. Heizdeckenradio, also der Name ist irgendwie irreführend. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich da überhaupt reinschaue, weil das klingt tatsächlich ein bisschen nach Produktwerbung. Es ist aber tatsächlich so, dass Heizdecken in den Gesprächen zwischen Betty und Nils aus Gießen keine Rolle spielen. Ja, sie unterhalten sich über alles, was nicht damit zu tun hat. Das Schöne ist, dass dieser Podcast tatsächlich sehr, sehr viel Atmosphäre drin hat. Ja, die beiden treffen sich an unterschiedlichen Stellen, beim Biertrinken, auf Brücken, in Parks, bei Regen im Auto, zumindest hörte sich das so an. Das heißt, man hat da sehr, sehr viel Hintergrundgeräusch, was aber tatsächlich sehr, sehr entspannt wirkt, zumindest auf mich. Worüber unterhalten sich jetzt Betty und Nils? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, ich habe es schon gesagt, also definitiv erstmal nicht über Heizdecken. Sie haben tatsächlich im Podcast damit angefangen, dass sie überlegt haben, was ist denn eigentlich ein Podcast? Das heißt, die erste Folge beschäftigt sich genau damit. Sie reden über E-Books beziehungsweise den Unterschied zwischen E-Books und richtigen Büchern. Die Sendung hat einen sehr, sehr schönen Titel, wie ich finde, Totes Holz versus lieblose Einsen und Nullen. Außerdem unterhalten sie sich über Reiz, über Flutung, über Kommunikation, wie man diese besser machen könnte, was denn eigentlich ehrliche Kommunikation sein kann. Und auch ganz oder relativ aktuell geht es um Verschlüsselung, um Datensicherheit. Das Schöne ist, es gibt natürlich gerade sehr, sehr viele Podcasts, die sich mit Datensicherheit, mit Verschlüsselung und so weiter beschäftigen. Betty und Nils beziehungsweise das Heizdeckenradio macht es auf eine sehr unaufgeregte Art und Weise, sehr, sehr nachvollziehbar. Es ist für mich ganz persönlich die richtige Mischung aus, okay, dieses Wissen können wir voraussetzen, das müssen wir jetzt nicht erklären, und wir machen es aber auch nicht zu technisch und zu kompliziert. Also es ist total cool, also wenn ihr zum Beispiel Lust habt auf verschlüsselte E-Mails und noch nie wusstet, wie ihr das machen sollt und euch durch 1000 Foreneinträge gewühlt habt und euch das aber irgendwie trotzdem nicht geholfen hat, also vielleicht wäre dann tatsächlich das Heizdeckenradio eine Möglichkeit, das Ganze nachzuholen. Wie gewohnt habe ich euch natürlich einen kurzen Ausschnitt mitgebracht. Dazu noch ein kurzer Hinweis. Die beiden nehmen für ihre einzelnen Episoden immer unterschiedliche Intros, immer unterschiedliche Musik. Und zwar ist das, wie sie selbst sagen, in der Regel Musik von Freunden. Beziehungsweise, wenn dann die irgendwann ausgehen sollte, dann ist es Musik, die unter einer Creative Commons Lizenz steht. Das heißt, das ist eigentlich ganz cool, das sozusagen zu wechseln. Das hat tatsächlich auch einen gewissen Reiz. Und ich packe euch auch ein bisschen Musik mit rein in den Teaser. Ich habe hier zwei Bier und eine Frage. Diese Rentner, was die noch in ihre Backen machen. Kriegen wir Nischenthemen noch mit. Also es ist so ein bisschen ein Ablenken, weil ich habe das Gefühl, dass wir an einem Punkt sind, wo eigentlich gar keiner mehr eine Idee hat. Und kein Politiker würde sich aber hinstellen, würde das einfach mal laut aussprechen, obwohl es bestimmt einige denken. Ey, sorry, tut mir leid, aber das Rentensystem ist wirklich überholt, kann so nicht funktionieren. Wir haben immer mehr Ältere, wir haben eine Arbeitslosigkeit bei den Jüngeren. Ich habe aber gar keine Idee, wie wir es verändern können. Lasst uns doch mal alle zusammensetzen. Ja. So, also einfach mal zu sagen, ey, sorry, ich weiß gerade nicht weiter. Natürlich stehe ich zu dem, was ich heute sage, aber ich will keine Angst haben müssen, dass es in Zukunft irgendwann mal nicht mehr okay ist, was ich damals gesagt habe, und dann irgendwas passiert. Und das ist einfach so ein Grundprinzip, was... Ja. Aber da, sind das nicht zwei verschiedene Paar Schuhe? Also das erste ist doch tatsächlich jetzt sich dann halt quasi auch dagegen, also man hätte dann ja ganz konkret eine Sache, wenn man sagt, irgendwie so mit der Massenspeicherung ist jetzt, Entschuldigung, Massenüberwachung ist ein Grundrecht gebrochen worden, dann gibt's doch ganz konkret eine Sache, gegen die man demonstrieren, anklagen oder sonst irgendwas kann. Und das zweite ist dann trotzdem ja Angst zu haben vor Restriktionen. So, Aufnahme läuft. Sehr schön. Die Musik ist selbstverständlich in den jeweiligen Episoden verlinkt. Das heißt, wenn ihr da Lust drauf bekommen habt, beziehungsweise das Ganze im Zweifelsfall auch unterstützen möchtet, dann seid ihr da bestimmt herzlich zu eingeladen. Zum Schluss natürlich die Frage, für wen ist dieser Podcast? Selbstverständlich für Menschen unter euch, die gerne Gesprächspodcasts hören. Aber ich glaube, auch wenn man einen Gesprächspodcast eigentlich erstmal nicht so interessant findet, entdeckt man beim Heizdeckenradio ziemlich viele Informationen, vielleicht auch kleine Randbemerkungen, die das Ganze sehr, sehr interessant machen. Das Heizdeckenradio ist hier, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt, wenn ihr gerade ob der beginnenden grauen Jahreszeit nette, sympathische, interessante Unterhaltung sucht.